Er ging den Kiesweg entlang, der zu den Wohneinheiten führte. Als er sich der Plastikveranda näherte, bemerkte er vier Leute, die dort beisammen standen. Susie Smart, Maggie Walsh, Ben Tallchief und Seth Morley. Letzterer redete gerade auf die anderen ein. Von der Seite sah sein Bauch wie ein weit fortgeschrittener Leistenbruch aus. »Möchte bloß wissen, wovon der sich ernährt«, dachte Bubble. »Kartoffeln, Steaks, ordentlich Ketchup drüber und natürlich Bier. Einen Biertrinker erkennt man sofort. Die Poren im Gesicht, Säcke unter den Augen, die gerötete Haut. Alle sehen sie so aus wie der da, aufgeschwemmt wie von einem Ödem. Und meist kommen Nierenschäden dazu. Ein zügelloser Mensch wie dieser Morley wird nie verstehen, kann nicht verstehen, dass er sich selbst vergiftet. Miniaturembolismen, Schäden an wichtigen Gehirnzentren. Und trotzdem hören sie nicht auf, diese verfressenen Typen. Degenerationserscheinungen waren das. Oder womöglich ein pervertierter Auslesemechanismus. Zum Vorteil ihrer Spezies bringen sie sich selbst um, überlassen die Frauen den tüchtigeren, weiterentwickelten Männern. Bubble blieb bei der Gruppe stehen und hörte, die Hände in den Hosentaschen, schweigend zu, wie Morley von einem theologischen Erlebnis berichtete, das er offensichtlich vor kurzem gehabt hatte oder meinte, gehabt zu haben. Er nannte mich seinen Freund. Es war offensichtlich, dass ich ihm etwas bedeutete. Seine Stimme war leise, aber ich konnte ihn sehr gut verstehen. Er hat ganz alltägliche Worte verwendet und sich sehr deutlich ausgedrückt. Da war nichts Orakelhaftes an dem, was er sagte, auch wenn das immer behauptet wird. Also, wir luden das Gepäck um und dann redeten wir miteinander. Und er wollte mich segnen, weil, so sagte er, ich genau die Art von Mensch sei, der er gerne helfe. Er sagte das wirklich so. Sie sind ein Mensch, dem ich gerne helfe. In der Art jedenfalls. Und dann sagte er, ich bin stolz auf Sie. Ihre Liebe zu Tieren, Ihr Mitgefühl niederen Lebensformen gegenüber, das erfüllt Ihr ganzes Wesen. Mitleid ist der Kern eines jeden Menschen, der den Fesseln des Fluchs entronnen ist. Menschen wie Sie suchen wir. Morley legte eine kurze Pause ein und blickte in die Runde. Und dann? Drängte Maggie, sichtlich fasziniert. Dann sagte er etwas Sonderbares. Er sagte, so wie ich Sie durch mein Mitleid gerettet habe, werden auch Sie eines Tages anderen das Leben retten. Ihr körperliches und seelisches Leben. Er meinte wohl hier auf Delmark O. Das hat er aber nicht gesagt, oder? Warf Susie ein. Das war nicht nötig. Ich wusste, was er meinte. Tatsächlich war es viel einfacher, sich mit ihm zu unterhalten, als mit einer Menge anderer Leute, die ich kenne. Ich meine natürlich nicht Sie hier. Ich kenne Sie ja kaum. Aber Sie verstehen sicher, was ich sagen will. Es gab da keine symbolischen Redewendungen, keine metaphysische Geheimnistuerei. Nichts von all dem, was die Religion in den Zeiten vor Spektowski so unverständlich machte. Spektowski hatte in allem recht. Meine Erfahrungen mit ihm haben das bewiesen. Mit dem Erdenwanderer, meine ich. »Sie haben ihn also schon vorher einmal gesehen?« fragte Maggie. »Ja, viele Male.« Nun schaltete sich auch Bubble in das Gespräch ein. »Ich habe ihn 7 Mal gesehen«, sagte er. »Und einmal erschien mir der Schöpfer. Ich hatte also 8 Erscheinungen der einen wahren Gottheit.« Die 4 anderen starrten ihn an. Ihre Mienen spiegelten die unterschiedlichsten Reaktionen wider. Susie Smart sah skeptisch drein. Maggie Walsh schien fassungslos vor Staunen. Und Tallchief und Morley gaben sich beiläufig interessiert. »Ach ja, und 2 Mal sah ich den Mittler«, fügte Bubble hinzu. »Somit insgesamt 10 Erscheinungen. Über mein ganzes Leben verteilt natürlich.« In diesem Moment dröhnte Belsnors Stimme durch die Dämmerung. »Kommt alle rein! Ich habe endlich Kontakt mit dem verdammten Satelliten!« Sie betraten den Versammlungsraum und setzten sich zu den anderen. Aus den Lautsprechern des Transmitters kam statisches Rauschen, hin und wieder unterbrochen von vereinzelten Wortfetzen. Das Geräusch schmerzte Bubble in den Ohren. Doch er sagte nichts, sondern schenkte dem Geschehen jene Aufmerksamkeit, an der dem Elektroniker offenbar so viel lag. »Das sind Streugeräusche einer anderen Aufzeichnung, die wir gerade empfangen. Unsere läuft noch nicht«, erklärte Belsnor. »Es geht erst los, wenn ich dem Satelliten das entsprechende Signal gebe.« Dann geben Sie das Signal, sagte Fraser. Los, Glenn, lass die Aufzeichnung ablaufen, kam es aus verschiedenen Richtungen des Raumes. Okay. Belsnor berührte einige Sensoren und legte einen Schalter um. Ein Licht begann rhythmisch aufzublinken. Und dann drang klar und für alle vernehmbar eine Stimme aus den Lautsprechern. Von Interplan West und begrüße alle Kolonisten auf Delmark O. Nun, zuerst möchte ich Ihnen erklären, warum die Delmark O-Kolonie geschaffen wurde und von wem. Die Delmark O-Kolonie, plötzlich brach die Aufzeichnung ab. Uich, kam es aus den Lautsprechern. Verzweifelt betätigte Belsnor etliche Schalter. Nach einem kurzen Augenblick allgemeinen Schweigens brach Ignaz Thug in wieherndes Gelächter aus. Was ist los, Glenn? Fragte Toni Dunkelwelt. Dieses antiquierte Ding, erwiderte Belsnor mit belegter Stimme von Wiedergabeaufnahme umgestaltet. Das ist die einzige Erklärung. Das heißt, die Aufzeichnung wird automatisch gelöscht. Und ich habe von hier aus keine Möglichkeit, den Fehler zu korrigieren. Aber, sagte Fraser, dann geht die Information ja endgültig verloren. Belsnor nickte. Ja, die alte Aufnahme wird einfach gelöscht. Und ich kann nichts dagegen tun, da. Wieder betätigte er einige Schalter. Nichts. Verdammt! Wütend versetzte er der Anlage einen Tritt. Dann ließ er sich auf einen Stuhl fallen, nahm seine Brille ab und trocknete sich die Stirn. Gott, damit sind wir geliefert.